Stunden ich ohne dich geh. Muten an wie Sekunden, in denen ich neben mir steh. Und ich dreh meine Runden, die Versuchung erkundend, denn die Wunden nicht weh. Spüre nur dieses Rauschen, das meine Lebenszeit bewegt. Ich liebe dich, traue ich mich und baue auf dich, erlebe den Schmerz. Ich liebe dich, dieses Blut fließt wie Glut und wie Lava durch mein Herz. Laufe durch die Stadt auf der Suche nach dir. Unsagbare Ruhe vermisse ich hier. Ich jage ihr nach in das Land der lebendigen, liebenden Hand. Ich jage ihr nach in das Land der lebendigen, liebenden Hand. Mit dir an meiner Hand sehe ich dieses neue Land. Mit dir an meiner Hand trete ich in das neue Land. Dein Blut fließt wie Glut und wie Lava durch mein Herz.